Lars und Maike Schlecker sind damit nun rechtskräftig zu jeweils 2 Jahren und 7 Monaten Gefängnis verurteilt. Die Strafen können nach der Entscheidung des BGH nicht zur Bewährung ausgesetzt werden. Den beiden Kindern des ehemaligen Drogeriemarktunternehmers werden Untreue, Insolvenzverschleppung und Beihilfe zum Bankrott ihres Vaters vorgeworfen. Anton Schlecker war im November 2017 zu 2 Jahren auf Bewährung verurteilt worden und hatte damals das Urteil des Stuttgarter Landgerichts akzeptiert. Weil der von den Kindern verursachte Schaden höher war als bei ihrem Vater, fielen ihre Strafen auch höher aus. Nach der Insolvenz der Drogeriemarktkette im Jahr 2012 wurden in Deutschland mehr als 23.000 Beschäftigte entlassen.